Also hier spricht der Sven auf der HR3 Club Night Bühne. Einen schönen guten Abend. Und los geht's hier. Und nicht rumstehen, tanzen. We'll be right back. Are you ready? We'll be right back. 3 Club Night. Are you ready? We'll be right back. Are you ready to party? The Gatorades. Come on up and down with me. DJ Armin for you. HR3. Club Night. Gewartet habt. Thank you.

Wollt ihr mehr? Lass den Zug abfahren ins Technoland. Euch gehört die Zukunft. Uns gehört die Zukunft. So Leute, das war's zunächst von mir. Jetzt kommt zu euch der Größte, DJ Duck. Ja, ja. Time for DJ Duck. imagine the mass outrage if this kind of stuff ever really got out?